Also jetzt nochmal von Anfang an kurz. Der Sohn war mal eingeladen worden, ja? Ja, der war im Ritterkeller, also im Ritterkeller hier in Kempten. Also da, ja, da war ein kleines Fest, so unter den, Studentin? in Kempten, ja, im Ritterkeller, da war so ein kleines Fest für Studenten. Und da hat er Wein getrunken. Nach dem Wein trinken, also ist ihm plötzlich ganz schwarz vor den Augen geworden und hat fast nichts mehr gesehen. Und hat gesagt, liebe Freunde, ich sehe nichts mehr, ich muss heim, ich muss mal heimbringen und so. Und dann hat man ihn heimgebracht, also zum Studentenzimmer. Und am nächsten Tag ist er gleich zum Augenarzt gegangen. Der Augenarzt hat gesagt, da ist was anderes, also wir müssen da eine Rückenmarksflüssigkeit untersuchen. Und dann hat man das in München untersucht. Und in München, in Großhadern, haben das dann gesagt, das wären Entzündungen im Gehirn. Und dann hat er mal auch mit anderen geredet, also die müssen einfach das so behandeln, als ob es MS wäre oder. Die sagen auch, das wäre MS, aber ich finde halt, das kam von dem Getränk, also ich als Mutter. Ich denke einfach, weil ich mir das ja dauernd passiert mit diesen Sachen, dann, dass er halt auch mit eingebunden ist. Also der hat halt dann das nicht so. Ich bin sehr sensibel, ich merke immer was, wenn man mir was ins Getränk reintut oder so. Ich merke das einfach, weil ich hier. Ich spüre meinen Körper ganz gut. Ich bin 56 Jahre und ich bin 1956 geboren und ich bin mehr so ein blonder Typ, so ein hellhäutiger Typ und ich spüre halt, wenn was nicht so ist, wie es immer ist und eine Frau spürt sowieso vielleicht noch mehr wie ein Mann, glaube ich, weil so eine Frau kriegt da immer die Tage, jetzt habe ich es 2 Jahre zwar nicht, weil ich jetzt ins Klimakterium gekommen bin, aber ich habe das immer, meinen Körper ziemlich gespürt und ich war halt eben dem Milieu früher, also wechseln meinem Sohn, dass er studieren kann, dass sogar das Geld reinkommt und da habe ich das mal was passiert in Friedrichshafen, also da haben sie einen so einen Puffchef eben angeschossen und das war. Da war vermutlich mein früherer erster Zuhälter dabei und da hat mich der Puffchef eben angerufen und hat gesagt, ich bin jetzt im Krankenhaus, mich hat man angeschossen, die Kugel ist direkt fast eher querschnittsgelähmt gewesen, aber es war noch Glück dabei, dass er halt dann doch jetzt nur laufen kann. Warum wurde er denn angeschossen? Weil, ja, das war 2 Wochen davor, da hat er mir erzählt, ja, sein früherer Zuhälter, der Janko Zabukovic und der Frankie aus Buchenberg, die zwei, die waren gerade bei ihm. Also die haben sich mit ihm getroffen bei McDonald's in Friedrichshafen und dann haben sie gesagt, also ja, wir haben die zwei Frauen gegeben ins Puff und die haben gut gearbeitet und es ist einfach zu viel, was du denen abgenommen hast, 40% und die haben so viel gearbeitet und wir brauchen das Geld, wir brauchen von jeder Frau quasi 10.000 Euro und der hat einfach zu viel abgerechnet bei uns, es waren halt noch eine Frau und eine, die ist gleich ins Krankenhaus kommen, weil sie nicht mehr konnte, weil die musste arbeiten, also von 10 Uhr bis 1 in der Nacht, also von früh morgens, von 10 Uhr bis 1 und die ist dann zusammengebrochen. Das war die von Frankie, die Frau, die Freundin, sagt man da. Und dann hat man sie wieder mit Infusionen wieder aufgebaut im Krankenhaus, dass sie quasi dann wieder weitergearbeitet hat. Ja, und dann haben die halt gesagt, also die brauchen die 20.000 Euro und weil die eine Frau so gut gearbeitet hat und ich. Und dann hat der Puffchef, der Fritz, der Georg Hund, der hat dann gesagt, das macht er nicht, weil das war vorher so ausgemacht. Und da gibt es keinen danach oder so. Also wenn das vorher ausgemacht wurde, dass 40% weggenommen wird, dann ist es halt so. Dann sind die wieder gegangen. Dann gab es so nach 2 Wochen, das weiß ich nicht genau, da sind dann zwei, also der Frankie, das weiß ich nicht, ob das die waren, weil ich weiß ja nicht, wer hinter den Masken waren. Also es waren halt 2 Männer mit schwarzen Masken, also so schwarze Mützen halt, wo man bloß die Augen Motorradmützen? Sieht. Ja, so wo man bloß die Augen sieht. Ja. Und dann war einer vorne und einer hinten und also vor diesem Gebäude. Dann ist der Fred also gerade reingegangen und dann schießen die auf ihn und der hat es dann sofort gespürt und hat einen Purzelbaum gemacht und gleich in die Türe rein. Und dann waren die wahrscheinlich weg und dann ist der Sanka gekommen und dann war der im Krankenhaus und sofort hatte dann, nachdem er die Kugel rausgenommen hat, hat er mich angerufen. Und dann habe ich gesagt, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt, ich musste erst nachschauen. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben und der hieß halt dann Janko Zabukovic und zwar jugoslawischer Abstammung. Und der ist hier aus Kempten. Und ja, und wie ging es dann weiter? Dann habe ich eben den Namen gesagt und seitdem habe ich eben diese Probleme. So, man hat sie auch schon mal polizeilich verfolgt, war das so? Ja, das war auch schon so, genau. Also das war circa vor einem Jahr. Also da bin ich in eine Straße reingebogen. Einfach ganz normal. Also link und den linken Blinker raus, dann geschaut, ob vorne jemand kommt. Ist niemand gekommen, bin ich links eingebogen. Plötzlich waren 5 Autos vor mir. Und dann, das war, also ich bin also 56 Jahre und mein Sohn ist eben 28 und es waren alle in dem Alter so mit 30 oder so, so in dem Alter. Und dann habe ich gesagt, was wollt ihr denn alle von mir? Weil ich sehe die dann als Buben an, weil mein Sohn eben 28 ist. Und nachher sage ich, also soll ich mal meine Digitalkamera raus, mal Bild, weil das habe ich ja noch nie erlebt. Ich gesagt, also dann mache ich halt ein Foto von einem, der mir am nächsten war und nachher sagt er, die Kamera will er jetzt wieder haben, das Foto wird gleich gelöscht, hat er gesagt. Also, weil, dann habe ich gesagt, so, ich kann noch fotografieren, wie ich will. Ich will das echt mal haben, dass ich das habe, 5 Polizeiautos vor mir. Ja, und dann hat er das Foto gelöscht. Da war eher sein Kopf drauf. Aber seitdem habe ich jetzt mit der Polizei nichts mehr erlebt. Weil die wollen eigentlich von mir, glaube ich, dass ich irgendwie ausflippe und dass ich dann ins BKH komme. Aber ich bin zu alt für sowas, weil ich viel zu viel Erfahrung habe, dass sie mich auf diese Art und Weise erwischen können. Jetzt möchte ich mal, dass Sie Ihre Vergiftungen schildern. Man hat Ihnen auch mal was ins Getränk getan, aber mit dem Mund direkt ins Telefon sprechen. Ja. Also, das war so, also da gibt es da das Tanzlokal Waterloo und also das gibt es jetzt aber nicht mehr. Das hat es so vor 3 Jahren noch gegeben, also da war ich halt, bin ich tanzen gegangen und ich passe eigentlich immer auf meine Getränke so auf und da habe ich Mineralwasser bestellt und weil ich Diabetikerin bin und ich darf keine süßen Getränke oder sonst was trinken. Dann habe ich einfach den Deckel drauf getan und habe halt getanzt und auf dem Getränk war der Deckel und dann habe ich immer aufgepasst beim Tanzen, ob da auch nichts passiert, weil mir das eben schon öfters passiert ist mit K.O.-Tropfen. Dann fand es dann, dann habe ich also aufgepasst und habe dann das Getränk dann getrunken, weil ich immer auf das Getränk aufgepasst habe. Aber dann habe ich eben festgestellt, dass das der Kellner selber war, weil ich habe immer aufgepasst und dann hab ich das getrunken. Nach einigen Minuten ist es mir schwindlig geworden und ich habe das Lokal verlassen und bin mit meinem Auto heimgefahren und hinter mir ist dann ein Auto gewesen mit OAL-Kennzeichen, aber ich weiß die Nummer nicht, und die haben dann so richtig Gas gegeben, immer wieder so so, und dann bin ich aber gleich heimgefahren und habe gemerkt, dass sie mir eben wieder was reintun haben. Und ja, man, ich kann, das kommt immer wieder vor und das ist auch so seltsam, dass das immer vorkommt. Ich bin der Meinung, mir hat man einen Sender eingebaut in meinem Auto oder beim Analverkehr haben die mir auch einen Sender eingebaut. Ich weiß nicht, was Kleines vielleicht, wo haftet an der Haut oder wo im Darm haftet, weil das, ich habe schon, also bei McDonald's in Karlsruhe habe ich auch schon mal was reinbekommen, da habe ich gar kein Handy dabei gehabt und da stand ich bei McDonald's und da haben sie mir die Pommes irgendwie so kristallartige Substanzen reingetan. Ich habe dann die Pommes gegessen und dann habe ich das überall gespürt in meinem Gehirn wie kleine Kristalle, aber die einen halt richtig, wo das Denkvermögen irgendwie zurückgeht halt, also da vergisst du mehr alles und so Sachen. Also auch zum Beispiel ein Russe hat mal gesagt, es gibt nicht Antidepressiva, es gibt im kriminellen Milieu auch Substanzen, die einen depressiv machen. Also Depressiva, das habe ich noch nie gehört, aber das hat er so gesagt. Und die kriegt man rein, dass man dann quasi, wenn man ganz depressiv ist, dass man quasi dann solche kriminelle Leute dann fragt, um Koks zu kriegen oder so, um dass es einem wieder besser geht. Und das machen die extra, dass es einem ganz schlecht geht und solche Sachen alles. Also ich denke mir sogar, das ist irgendwie, die haben ganz so Sachen, wo man, sagen wir mal, wo die normale Polizei gar nicht weiß, was zum Beispiel eben, ich denke, ich habe mal Analverkehr gemacht mit jemandem, weil ich eben im Milieu war und da denke ich mir, die haben mir was eingebaut, also sowieso habe ich da mal LSD bekommen, also da hat einer so rumgebohrt an meinem Po und dann hat er Analverkehr gemacht und dann ist das, wie soll ich sagen, dann habe ich eben ganz schlimme Albträume gehabt, sozusagen, also LSD-Erscheinungen. Also gab's da mal einen Fall, wo jemand sich umgebracht hat nach so einer Droge, nach so einer Depressiva-Droge? Ja, also ich habe halt da mal, da war ich beim Hautarzt und da musste ich so lange warten und da habe ich mal etwas gelesen, da ging es darum, dass ein 18-jähriger Junge ganz schlimm, also der hat sich einfach von einer Brücke runterfallen lassen und der hat aber vorher eine Flasche Bier bekommen. Es gibt auch geschlossene Flaschen, da ist das Zeug schon drin, also das ist schon alles vor. Also da hat man schon das Zeug reingetan und dann halt wieder verschlossen. Ja, woher wusste man, dass das da drin war? Ja, das hat man, hat diesen Leichnam dann untersucht und das hat einer in Freiburg. Aber ich muss mal nochmal die Seite finden, die habe ich dann rausgetrennt und habe das in eine Hülle getan, aber ich habe sie bis jetzt nicht mehr gefunden, weil ich selber gerade so viel Sorgen habe wegen meinem Sohn. Aber da stand drin, also dass man den Leichnam und das Blut untersucht hat und einer, ein Laborant aus Freiburg, der hat etwas entdeckt, das wahrscheinlich in der Flasche drin war, was er getrunken hat, das ihn so depressiv machte, dass er gleich von der hohen Brücke sich runterfallen lassen hat und sich selbst umgebracht hat oder so. Also, aber ich muss jetzt wieder eben das rausfinden, wie der heißt, der Laborant, also der Labormensch. Der hat es entdeckt, also dieses Depressiva. Aber jetzt war es so gewesen, man hat ihm doch mal zugegeben, dass man ihm da sowas reingetan hätte und dafür bekommt jemand 100 Euro für so eine Vergiftung? Ja, das war so, also zum Beispiel, da war ich in Augsburg, also direkt im Zentrum, da war ich in der Müllerstraße 2, da war das erlaubt, dass man hier Prostitution macht und so. Ja, und dann bin ich aber immer so um 22 Uhr, weil ich einfach raus musste und das war den ganzen Tag da drin, das war schlimm für mich. Und da bin ich dann immer jedes Mal um 22 Uhr von der Müllerstraße dann in die Esso-Tankstelle gegangen. Da gab es immer Kaffee und Leberkäse und dann war ein türkischer junger Kerl drin, der war so circa 23 bis 24 Jahre alt, war ziemlich so freundlich, lustig und nett, aber hat mir dann gleich wieder was in Leberkäse getan und ja, meistens immer, also zweimal ist es passiert in Leberkäse, also da ging es mir dann danach auch sehr schlecht, depressiv und schwindlig und dann habe ich ihm das nicht gesagt, dass mir das aufgefallen ist und dann habe ich so getan, als ob er nur so quasi ein netter Freund wäre von mir. Dann habe ich gesagt, ja, also gibt es das eigentlich, dass Menschen einfach auf den Leberkäse Tropfen kriegen, dass denen dann schlecht wird und dass denen ganz schlecht geht und so. Dann hat er dann einmal gesagt, ja, die werden bezahlt, also da kriegt man 100 Euro und wenn man das macht, dann, also das ist alles bezahlt und das wird bezahlt mit den 100 Euro und ja, und dann sind wir dann doch mal irgendwie näher zu sprechen kommen, dass es vielleicht bei mir eben auch so ist. Und dann hat er gesagt, das könnte eine Frau vom Milieu sein, die das angeschafft hat. Und die muss dafür Geld zahlen, dass das quasi in diesen, das ist eine, einer hat mal gesagt, das sind Leute von Bayern oder von Süddeutschland bis nach Hamburg geht. Das ist ein Netzwerk und mir kommt das so vor, die arbeiten auch mit Internet, dass dann ich quasi, dann haben die so Schaltungen, dass die das vielleicht alle um 21 Uhr haben die so Treffs und kriegen das irgendwie beauftragte Sache, also die Elisabeth quasi, die war im Milieu und hat jemand verraten, also die machen wir jetzt so mit K.O.-Tropfen, so Mischucke, dass sie dann ins BKH kommt und da gibt es vielleicht einen kriminellen Arzt, der Prozente kriegt und die lassen wir dann ewig da drin, bis sie nicht mehr kann. So irgendwie. Gibt es dann noch irgendwelche Situationen, wo Sie mal sagen, Sie wären vergiftet worden oder war das der einzige Fall? Ach, das war die ganze Zeit. Ach mal, das war bei McDonald's hier in Kempten, also, wie heißt der, Gockel oder so, Kochlöffel. Ja, da habe ich zwei halbe Hähnchen bestellt, dann habe ich das per Telefon gemacht, genau. Dann habe ich es abgeholt, dann wollte ich einem Freund auch noch ein halbes Hähnchen bringen, aber dann habe ich dann so Hunger gehabt und habe dann ein ganzes Hähnchen gleich gegessen und habe von dem dann auch noch die Tropfen mitgekriegt, weil das haben sie einfach für beide gemacht. Für beide halbe Hähnchen haben sie K.O.-Tropfen drauf getan. Das war dann wirklich, das waren dann solche Tropfen. Es hat ein Russe hat mal gesagt, es gibt Tropfen, da vergisst du alles. Also es gibt mehrere Substanzen, die verwenden. Also da gibt's, die sagen dann, vergiss mein Nicht-Tropfen, einfach so. Also da vergisst du einfach alles, was du gemacht hast und du musst dich ganz schlimm erinnern oder du brauchst Entgiftungsmittel, dass du dich wieder erinnern kannst. Und ich habe von meinem Sohn solche, so ein Medikament, hat er rausgefunden vom Internet und hat gesagt, Mama, wenn dir das öfters passiert, dann nimm einfach das und isst Bananen dazu und trink viel, dann geht es immer raus. Und dann war ich so froh, ich habe glaube ich schon 2 Packungen, so oft bin ich schon vergiftet worden, habe ich schon verbraucht. Weil jedes Mal, jetzt ist gerade Ruhe, weil ich überall aufpasse. Also erst kürzlich bin ich hier ins Fitnessstudio gegangen, hier in St. Mang. Dann habe ich gesehen, dass ein Italiener hatte so einen Eisverkauf. Also dann habe ich mir gedacht, ach, der kennt mich bestimmt nicht oder jetzt bin ich mal wo ganz anders. Das kann nicht sein, dass ich da auch noch Gift reingebe. Ich esse jetzt einfach mal ein Eis, weil ich will auch mal was haben im Leben, was mir ein bisschen Spaß macht oder so. Ich esse halt gern Eis. Dann habe ich dann Eis bestellt. Das erste Mal war nix. Da habe ich nichts gemerkt. Dann war ich wieder im Fitnessstudio, dann habe ich gedacht, also der hat jetzt mal nichts reingetan, also da kann ich jetzt eigentlich immer Eis holen. Und dann, das zweite Mal war es drin. Und das war ganz schrecklich wieder. Also Substanzen, die einfach aufs Zentralnervensystem gehen und ganz schreckliche Situation, also es ist ganz schrecklich dann, also du musst dann ganz schnell das Medikament nehmen, weil sonst wäre schon längst im BKH, also weil das geht einfach in die Zellen von ganzen Zentralnervensystem. Und darum glaube ich auch, dass eben mein Sohn vergiftet worden ist und ich glaube gar nicht, dass er eben alles hat. Und wie kann man sich denn sicher sein, dass das nicht ein körperliches Unwohlsein ist, aus anderen Gründen? Ja, weil das sind meistens irgendwie, wie soll ich sagen, die Leute von diesem Netzwerk, die sind meistens in so einem Café oder solche italienisches Eiscafé, Pizzeria, wenn du Pizza bestellst, dann passiert dir das. Also die sind meistens da so wo angestellt, wo es Essen gibt und wo es, also das Essen geht ins Blut und da können die halt was anstellen, dass du halt immer schneller noch ans BKH kommst und die wollen, die haben irgendwie ein, ich denke sogar, dass da ein Arzt ist, wie heißt, ich kenne da einen in der Ambulanz, ein Arzt, der die Leute aufnimmt, die halt die Ambulanz gehen, der mir fällt der Name jetzt nicht ein, wie der Queen, Dr. Med, Queen. Ich glaube, dass der da auch dabei ist, weil dieser Arzt, der hat dann veranlasst, dass bei mir ein Gutachten gemacht wird, weil ich bin zu ihm mal gegangen und weil ich das Geld nicht hatte, um die Sache untersuchen zu lassen. Dann habe ich mir gedacht, ich gehe einfach in die Ambulanz, ins BKH und lass mir das Blut abnehmen, damit ich was in der Hand habe und ich kann mir das nicht leisten, weil ich, mein Sohn hat studiert ja und ich habe das Geld nicht dazu, dass man das untersuchen kann. Dann habe ich mir gedacht, ich gehe da einfach zu dem hin und dann ich bin ja gelernte Krankenschwester und dann habe ich noch nie so einen Arzt erlebt wie der. Der hat das gar nicht so natürlich einfach mich gesehen und ich wollte ja nur, dass man das Blut abnimmt und dass man das untersucht und sofort hat er dann gemeint, ich könnte ja vielleicht krank sein und ich kann mir das einbilden und wir machen jetzt mal ein Gutachten von Ihnen oder so und dann haben sie das eben gemacht, aber dann konnte ich dem anderen Arzt doch irgendwie nahelegen, dass ich halt 76 das Examen gemacht habe und dass ich das Examen auch im BKH gemacht habe, in Kaufbeuren und dass ich halt jetzt schon, damals war ich so 53 und dass ich halt das nicht mehr machen konnte, immer mit den kranken Leuten und dass ich halt jetzt mal diese Sexsachen gemacht habe, weil ich konnte es einfach nur mal machen, immer mit den kranken Leuten halt, weil das für mich halt zu belastet war, also wenn die immer krank waren. Und dann habe ich eben halt in diesem Beruf geschaut, dass ich da Geld verdiene, durch so Erotikmassagen oder manchmal auch Sex und so mit Kondom natürlich. Und naja, ich finde halt, das Ganze muss ich sagen, also der Janko Zabukovic, den haben wir dann gesucht und man hat auch also in der Zeitung von Friedrichshafen, da hat mich dann Georg Hunter noch angerufen und hat gesagt, also schau mal im Internet unter der und der Seite, da kriegst du jetzt mal ein Bild von deinem Zuhälter, den sucht man jetzt. Und da hat man ihn halt gesucht und dann hat er sich auch eine Zeit lang versteckt, das habe ich nämlich gehört, dieser Janko, der hat sich eine Zeit lang versteckt und hat irgendwie Angst gehabt, aber dann hat er sich doch gestellt. Er hat sich gestellt und hat gesagt, er hat sich natürlich rausgeredet, weil man hatte keine Beweise, weil er halt, also die beiden Männer, die hatten solche Mützen auf, wo man nur die Augen sieht. Und dann hat er gesagt, er war das nicht. Dann konnte man ihm ja auch nichts nachweisen. Und somit hat er sich aber gedacht, er wird sich an mir rächen vielleicht. Und zu mir hat er noch damals gesagt, wo er mich genommen hat als seine Frau im Milieu, da hat er noch gesagt, du wirst noch blaue Wunder erleben, was da alles passiert, also wenn du keinen Schutz hast. Wenn du keinen Schutz hast und einfach von mir gehst, übrigens musst du noch auch was bezahlen, wenn du von mir gehst. Du musst mir eine Abfindung zahlen, weil 3 Monate hast du für mich gearbeitet, aber du musst eine Abfindung zahlen. Ist das alles irgendwie vertraglich geregelt gewesen? Nein, da hat man nichts unterschrieben oder so, das war alles mündlich. Also da war kein also irgendwas mit unterschreiben oder so. Ja, warum meint er müsse Geld bekommen? Wie kommt er darauf, man müsse ihm eine Abfindung zahlen? Ja, weil das quasi in dem Milieu von, was weiß ich, von 100 Jahre lang ist es so, oder dass in dem Milieu gibt es ungeschriebene Gesetze. Also in den ungeschriebenen Gesetzen, wenn du quasi eine Frau aufgegabelt hast, die für dich arbeitet und die will jetzt quasi gehen, dann muss die dann danach was bezahlen. Einfach wie quasi jemand im Betrieb. Ich kenne da jemanden in Nürnberg im Betrieb, der kriegt jetzt auch eine Abfindung, weil er jetzt früher geht oder so und früher in Rente geht oder so. Sozusagen gibt es da auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, aber das ist ja genau umgekehrt. Jemand, der geht, soll bezahlen, anstatt... Ja, das stimmt, das ist auch richtig. Das stimmt. Das weiß ich auch nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, gell. Ich war vorher Krankenschwester und... Eine Männerherrschaft. Also der hat halt so gesagt, wenn du gehst, dann musst du noch was, dann musst du noch ein paar Monate für mich arbeiten oder so. Das ist üblich. Quasi, das ist bei denen wie so ein Kult oder was und das ist bei denen halt so. Und das habe ich gesagt, das geht nicht, ich habe einen Sohn und übrigens bin ich, damals war ich 44, weil ich da angefangen habe und dann habe ich gesagt, übrigens bin ich sowieso viel zu alt für den Job und da sucht er lieber eine 30-Jährige oder eine Jüngere, die das machen kann, weil ich kann nur für mein Geldbeutel arbeiten und nicht noch für in meinem Alter für so einen Menschen wie dich, der war so vielleicht 15 Jahre jünger wie ich. So, der Janko. Naja, und wo ich dann gegangen bin, dann habe ich noch mit dem Georg Hund halt geredet von Friedrichshafen. Da habe ich gesagt, so, also jetzt gehe ich, 3 Monate reichen für mich, also immer von 10 Uhr bis 1 und dann plus 2 Tage frei im Monat. Also das war für mich ewig, wie eine Ewigkeit. Also es war irgendwie jeder Tag wie eine Ewigkeit. Und du kommst nicht mehr raus, siehst keine Blumen mehr. Und es war damals im 19. April, da habe ich angefangen, 2000. Und April, Mai, Juni, Juli, das war für mich eine Ewigkeit. war für mich irgendwie eine Ewigkeit, weil du hast nie mehr freikriegt. Du hast immer bloß da drin hocken müssen in der Dunkelheit. Zwischenfrage, wurden denn auch Frauen heimlich so in Kisten oder so importiert? Da habe ich nichts erlebt. Also da ich das ging immer bloß durch, also einer, der hat halt so Liebtanz und einen Zuhälter, der sehr lieb war, und der hat eine 19-Jährige gehabt und die hat auch ziemlich viel für den gearbeitet, auch so viel halt irgendwie. Also das nicht mit Kissen, das weiß ich nicht. Warum haben die Frauen überhaupt für den Zuhälter gearbeitet? War das so eine persönliche Verbindung? Ja, ja. Genau, so eine persönliche Verbindung war das. Also, und ausnutzen. Mal, ja, ausnutzen, genau. Das war so ein, ja, der Janko, der quasi mit dem Zureiten, das stimmt schon, sowas. Und dann halt diese Existenzängste, wie wird das alleinerziehend, wie wird das gehen, wenn der noch studiert oder wo bringe ich das Geld her? Und er sagt halt, dann denkt man sich, ich mache das eine Zeit lang, mache das dann alleine. Also ohne diesen Zuhälter oder so, denkt man sich dann. Wie wurde denn der Betrag aufgeteilt, wenn da so ein Kunde gekommen ist? Und was hat denn das gekostet? Also damals sind wieder andere Preise da. 300 Mark war da war gerade das mit 2000, vor 2000 war das, da waren gerade noch Mark, wo ich angefangen habe, und da hat eine Stunde 300 Mark gekostet und so eine halbe Stunde so 180, 150 Mark oder so. Und dann 100 Mark war sagen wir mal, also Ficken, da hat man da gesagt, Ficken mit Kondom halt, also 100 Mark. Oder Geschlechtsverkehr, oder wie man halt so sagt. Ja, und das mit den 300 Mark, da habe ich immer die erste halbe Stunde alles massiert, so eine Ganzkörpermassage gemacht, und dann halt Blasen mit Kondom und Französisch. Und ja, die haben das ohne bei mir gemacht und einfach so mit der Zunge. Und was noch? Ja, Ganzkörpermassage und Sex halt. Und das hat 300 Mark gekostet. Ja, wer hat denn wie viel Geld daran verdient? Also, die Aufteilung, wer hat was bekommen von diesen 300 Euro? Ja, also, das war so. Den ganzen Tag, also um 10 Uhr morgens haben wir eben angefangen, da kamen dauernd Anrufe die ganze Zeit, und dann ging es, da waren so circa in dem Haus waren so 3 bis 4 Frauen drin. Und das ist schon eine Zeit lang her. Also, da hat man vielleicht so 1500 am Tag verdient. Also habe ich da verdient 1500 Mark am Tag bis 1 Uhr nachts. Und dann wurden 40% abgezogen. Also 40% von 1500 Mark. Und das hat wo stattgefunden? Gab es da ein Gebäude für oder macht man das zu Hause? Das war so ein Gebäude. Also das hatte der Georg Kund, und der hat das von einem Immobilienmakler. Hat er mir erzählt, halt von einem Immobilienmakler hat er das gekriegt, das Haus. Und das war quasi an einer Straße, wo ganz viele Leute, also wo ganz viele Leute vorbeifahren, und dass viele Leute gekannt haben, dieses Haus. Das hat es bestimmt schon 10 Jahre gegeben, das Haus oder so, wo ich da angefangen habe. Und MTU war da irgendwie gegenüber, und MTU. Ja, und das haben halt viele gewusst, und das haben die halt geläutet. Da standen die ganzen Namen dort, wie zum Beispiel Melissa oder Niki oder verschiedene Namen halt. Da haben die halt entweder einmal geläutet oder zweimal oder dreimal, und da mussten wir halt, da ist jetzt jemand für mich oder da ist jemand für die andere. So halt. Wie konnte man denn kontrollieren, ob das Geld auch wirklich korrekt aufgeteilt wurde? Nur typischerweise könnte man das ja auch behalten. Normalerweise könnte man das ganze Geld für sich behalten und sagen, heute war nicht so viel da. Da hat es schon Kontrolle gegeben. Ja, wie? Der hat es so gemacht, die 19-Jährige, die musste immer quasi, weil die hat ja einen Kompagnon von Georg Hund gehabt, und die war da ziemlich weil die 19 Jahre alt war, hat sie halt alles getan, wie wenn es ein normaler Job wäre, wie ein normaler Beruf. Und dann hat sie immer gefragt, macht ihr das richtig? Geht nach der halben Stunde, geht ihr da auch raus? Und dann musste man immer unten sagen A, B, C. Also A war für 100 Mark. Also A, dann haben wir mal gesagt, ich habe 3 A's und ich habe B war 180 Mark und C war 300 Mark. Dann habe ich immer gesagt, ich habe ein C, ein B und ein A. Und das mussten wir immer gegenseitig gleich sagen und dann habe ich gegenseitig Kontrolle war das quasi. Also die 19-Jährige, die hat dann immer mich beobachtet und dann hat sie meinem Fred gesagt, ja, da war einer aber eine Dreiviertelstunde da und ich habe aber ein B aufgeschrieben gehabt. Und dann hat Fred dann gesagt, wieso hast du da ein B geschrieben? Du müsstest du doch ein C schreiben oder so. Und da gab es immer Kontrolle und dann, wenn du das nicht eingehalten hast, dann hast du gehen können. Das heißt Entlassung oder sowas? Ja, dann hast du halt gehen können, dann hast du hier kein Geld mehr verdient. Also ohne Abfindung? Ja. Dann hast du irgendwie gehen können, wenn das nicht. Wenn quasi die andere dann gesagt hat, die hat ein A geschrieben und der hat aber ein B, ein C gemacht, quasi 300 Mark, dann hat die einen verraten dann und hat gesagt, der war aber eine ganze Stunde da und die hat aufgeschrieben nur 20 Minuten. Und 20 Minuten sind 100 Mark. Und wurde davon etwas versteuert? Die Steuer, die kam erst dann ein bisschen später, aber ich weiß nicht, er muss, glaube ich, immer Steuern zahlen für die Wohnungen, die er da für die Erotik-Sache vermietet. Da hat er gesagt, da muss er Steuern zahlen, also für diese Zimmer. So. Aber da kam dann eine Zeit, da mussten wir nach 5 Jahren, also sagen wir 2005 oder 2006, da mussten wir täglich, glaube ich, 25 Euro Steuern zahlen. Da bin ich auch mal da nur ein paar Wochen gewesen oder 2 Wochen. Täglich 25 Euro? Mhm. An wen? Ja, an wen? Ja, da mussten wir da unterschreiben. Da mussten wir schon was unterschreiben und immer 25 Euro eintragen. Und immer dann, also wenn man 2 Wochen da war, 25 Euro zahlen. Aber ob er das wirklich gemacht hat, das weiß ich nicht. Das hat er also von uns genommen, das Geld halt. Wenn einer mal das nicht verdient hat oder gar nichts verdient hat, dann muss man es nicht zahlen. Aber wenn wir 50 Euro verdient haben am Tag mal, muss man trotzdem die 25 Euro zahlen. 25 Euro müsste es immer sein. So. Aber ob er das jetzt wirklich abgeben hat, der Stadt oder so, das wissen wir nicht. Also das wissen die Frauen nicht. Gab es sonst irgendwelche kriminellen Angebote oder Handlungen oder Geschäfte? Drogen? Nein, bei dem Georg Hund nicht, da war das nicht. Also da hat man nichts, also da war immer alles sauber. Da war alles also in der Hinsicht sauber. Woanders? Wie bitte? Woanders? Muss gerade überlegen. Also beim Georg Hund war es einigermaßen okay. Also der hat auch auf uns aufgepasst und der hat auch diese Kameras immer laufen lassen. Aber man hat auch gesagt, der hätte auch Kameras laufen lassen, wo wir gearbeitet hatten, wo man vielleicht die Filme verkauft hat oder so. Also die Filme vielleicht gebraucht hat, um die Gäste hinterher zu erpressen? Ja, sagen wir mal so, ich habe da schon gehört, also dass er da Sachen verlegen lassen hat, also so Kameras, das wo wir mit den Kunden gearbeitet haben, dass er dann diese Filme vielleicht verkauft hat, also wo wir aber nicht wussten, dass da eine Kamera war. Also so Kameras, die hat er auch gehabt, also wusste ja genau, was das für Menschen waren. Er hat da gesagt, diese Leute lassen wir nicht rein, die sind gefährlich. Und da hat er zu Hause dann auch die Filme, also wer da kam oder einen haben wir mal gehabt in Heidenheim, der hat mit mir eine Kopfnuss geben wollen, das war ein Russe und das war sehr gefährlich, also der lag auf mir drauf und hat zu mir, warum machst du das? Und dann wollte er mir eine Kopfnuss geben und mich quasi mit dem Kopf halt kaputt machen. Und dann habe ich ganz vorsichtig, bin ich aufgestanden, habe schon gewusst, dass es sehr gefährlich wird. Und dann habe ich immer mit ihm geredet und bin ruhig geblieben und gesagt, ich muss jetzt was machen und sehr wichtig, ich muss zu meinem Chef. Also dann habe ich mich ganz langsam weggemacht von ihm und habe gesagt, ich muss jetzt was machen, er muss jetzt gehen. Und dann habe ich das dem, er hat in Heidenheim auch noch so Puff, der Georg Hund, und dann habe ich ihm das erzählt, der ist dann immer vorbeikommen, hat gesagt, ob alles in Ordnung ist und so. Dann habe ich gesagt, ja, das und das ist mir passiert, und dann ist der gleich, hat man das alles zurückfahren lassen, was das für eine war. Und da hat man dann gesagt, der darf nie mehr da rein. Und der hat immer gut aufgepasst. Also es war das einzige Haus, wo es also ganz gut, also mit dem Aufpassen war. Und woanders, da ist es nicht so gut. Naja. Wie ist das denn mit dem Sohn gegangen? Der ist jetzt durch diesen Besuch in diesem Ritterkeller fast blind? Ja, also mein Sohn, der ist auf dem rechten Auge, sagt er, sieht er 4% und auf dem linken Auge 14%. Seit diesem Besuch im Ritterkeller? Ja, es war so, innerhalb von einem halben Jahr ist das passiert. Also das ist immer geringer geworden. Also innerhalb von einem halben Jahr hat er dieses Sehvermögen, also das ist, dass es so schlecht sieht. Also. Und da hat man dann also ganz viel Cortison gegeben, also Stoß, Infusionen, also acht Cortison-Stoßinfusionen. Dann hat er gesagt, Mama, ich bin gar nicht mehr der richtige Mensch. Ich bin ganz weg. Also ich bin nicht mehr der Klaus. Weil die Cortison, das ist schon eine ganz schöne Menge, was er da gekriegt hat. Und da hat es denn etwas genutzt? Das hat leider, glaube ich, nichts genutzt. Ich glaube, fast dadurch ist es schlechter geworden. Also immer, dann wollten sie noch einmal eine geben, dann habe ich gesagt, das sollen das nicht mehr machen. Ja. Ich glaube, das ist dadurch nur sogar schlechter geworden, weil von mir aus gesehen war das Gift, was die im Ritter im Keller reingetan haben, und dazu dann noch das medizinische Gift dazu. Und dann ist es immer schlechter geworden. Also dann haben sie noch eine Blutwäsche gemacht, also ein Großhadern. Und also wenigstens wieder so gut geworden, dass er lesen konnte, weil da konnte er gar nicht mehr lesen nach den Cortison-Infusionen. Also da bin ich mit ihm zum Einkaufen gegangen, hat er gesagt, Mama, lies mir das vor, ich kann das alles nicht mehr lesen, und da war er 23. Ja, dann kann das nicht mehr lesen, und was war dann? Ist das denn irgendwann einmal stehen geblieben oder verschlechtert sich das immer noch? Das ist jetzt besser, also stehen geblieben ist es jetzt durch diese Infusion. Da gibt es eine MS-Infusion, das hat sehr, sehr starkes Rheuma gemacht, und dann haben sie wieder eine Rheuma-Infusion gegeben. Halt alles, was zurzeit mit MS gerade in der Forschung ist, das haben sie dann alles gemacht mit ihm. Alles, was da gerade gibt in der Forschung, weil der da werden so Therapien aufgestellt von der Forschung. Das und das ist jetzt gerade einfach richtig und das haben sie alles gemacht. Die haben einfach alles gemacht, was ich habe da gar keinen Einfluss mehr gehabt. Also ich war dann einmal war ich sehr aufgebracht und habe mit der Frau Oberärztin Kümpfel, habe ich zuerst reden wollen und jetzt alles erzählen wollen. Dann hat die, da bin ich extra eine halbe Stunde früher gekommen, wie der Klaus hätte sollen um 10 Uhr kommen und ich bin um 9:30 Uhr gekommen, um mit ihr erst über das alles zu reden. Also was ich halt denke, woran es liegt oder so. Und die Oberärztin Kümpfel, die hat dann gesagt, ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis ihr Sohn da ist. Und das war das. Und dann haben wir gedacht, um Gottes Willen, ist das eine Ärztin? Früher, wo mein Kind klein war, da habe ich immer was zu sagen gehabt. Und wo er dann 21 war, ja, der ist jetzt 21 und da haben die Eltern sowieso kein Mitspracherecht mehr oder so. So irgendwie hat sie mich abgetan. Ich habe so eine Wut gehabt. Ich wollte ihr halt erzählen, alles wie mit meinem Sohn, wie der, dass er keine Milch vertragen hat, keine Kuhmilch und ob es vielleicht daran liegt. Und ich wollte ihr halt erzählen, dass er da im Ritterkeller war, ob es auch durch Gift, so eine Gifteinwirkung, diese Entzündungsherde oder diese weißen Pünktchen im Gehirn, dass die vielleicht von einer Vergiftung vielleicht kommen können. Aber die war unmöglich. Ich sag Ihnen, diese Oberärztin-Kümpel, es war dann so weit, wo dann mein Sohn um 10 Uhr kam. Das war dann so weit, dass ich ganz nicht, das ist furchtbar, ich habe mich so aufgeregt, dass die gesagt hat, ich darf kein Wort mehr reden. Und ich habe mich dann so aufgeführt, dass sie dann gesagt hat, wenn ich hier nicht einmal reden kann, was ich als Mutter denke, dann bin ich hier fehl am Platz. Und ich hab geschrien und dann habe ich gesagt, von mir aus binden Sie mich fest oder geben Sie mir Valium, aber ich sag Ihnen, ich will mit Ihnen erstmal reden. Ja, und dann so war das. Und dann mein Sohn, der hat dann mehr so denen angeholfen, weil er so ein Student ist halt. Und dann bin ich von dem auch noch ab, hat der mich auch noch abblitzen lassen. Und dann haben wir gedacht, du machst doch, was du wolltest, jetzt gehe ich. Ja. Sie können sich aber vorstellen, dass diese Vorfälle mit den Tropfen und so weiter Experimente sind, auch damit man Leute leichter in die Psychiatrie bekommt? Ja, das glaube ich schon. Weil ich glaube, das also auf alle Fälle das, was die mit mir machen wollten, die wollten, sogar der Janko, der hat mal ganz am Anfang gesagt, und zum Schluss kommen die dann noch in die Psychiatrie. Und das wollten die mit mir machen. Das hat er sogar am Anfang gesagt. Wer war das? Der Janko Zabukovic. Ein Zuhälter auch? Ja, der Zuhälter, der da. Ein anderer? Nee, der, den ich hatte. Der von mir das Geld, der hat von mir, wie viel Geld hat der gekriegt von mir? Ich denke, der hat 25.000 Euro oder so in 3 Monaten gekriegt oder 30.000. Weil das wusste ich dann immer, das musste ich dann immer alles abgeben und konnte es gar nicht. Ich habe das eine Zeit lang aufgeschrieben, da hat der Hund mir das die ganze, alles, was ich aufgeschrieben hat er weggeschmissen. Ja, wer ist denn jetzt der Hund? Ich dachte, das wäre auch ein Zuhälter. Der Puffchef, dem die Häuser gehören. Ach so, und der Jankovic ist der Zuhälter? Ja, der Janko Zabukovic, das ist der Zuhälter. Alter. Aus welchem Land ist der? Die Mutter, die habe ich auch kennengelernt. Die Mutter, die kommt quasi aus Slowenien heißt das, oder wie heißt das da in Jugoslawien? Slowene, sagt man zu dem, glaube ich. Ein Slowene. Stimmt das? Ich bin auch nicht so bewandert. Also aus Jugoslawien. Ja. Und die Mutter, also der Papa von dem Janko Zabukovic, habe ich erfahren, der ist an Glasknochen Krebs gestorben, früh gestorben, und der Vater von der Stiefvater, der seine Mutter da hatte, der hat schlecht von ihm geredet. Mit dem habe ich mich dann nochmal getroffen und der hat dann gesagt, also quasi der Stiefvater hat dann gesagt, von dem Janko, der ist doch nicht mal die Asche wert, was er raucht und was er da in den Aschenbecher, der ist so, also ein schlechter Mensch und böse ist der, hat er gesagt. Also der hat gar nicht viel von ihm gehalten hat. Das ist nicht mal die Asche wert, hat er gesagt, die hier in dem Aschenbecher ist. Was meint er, was ist nicht die Asche wert? Der Janko. Der Janko halt, der Zuhälter halt. Der Janko. Der ist nicht wert, der ist nichts wert. Er hat gesagt, der ist nichts wert, der ist ein Mensch. Der will nur Geld und hat keine Gefühle. Und das stimmt, da hat er auch recht gehabt. Waren diese Leute denn irgendwie kräftig oder aggressiv oder Kampfsportler oder sowas? Ja, der Janko, der hat Anabolika genommen und der hatte ganz kleine Eier. Und das habe ich gehört, das hat man, wenn man zu viel Anabolika nimmt. Und seine Halbschwester, die hat sogar zu mir gesagt, der hat eine Wesensveränderung dadurch gemacht, durch diese Anabolika, was er genommen hat oder gespritzt hat. Mein Sohn meint, dass er das in bestimmt einer großen, also dreifachen Dosis genommen hat, wo verboten ist Anabolika. Der hat also rechts und links die Bizeps, die waren ganz dick irgendwie, die waren so breit, die Arme, solche Arme haben es noch nie gesehen, so breit waren die. Also auf alle Fälle geht es halt seine Halbschwester, die Jasmin, die hat gesagt, dass ihr Halbbruder dadurch sogar psychisch krank geworden ist. Also das ist Anabolika, das macht halt psychische Erkrankungen auch. Also der ist halt, er hat gesagt, einmal da hat er beim Autofahren, da ist ihm irgendwas, also einer hat sich halt schlecht verhalten beim Autofahren, dann sei der Janko, hat geparkt, sei aus dem Auto raus und hätte ihn einfach an der Gurgel gepackt. Also so wirkt das Anabolika auf die Psyche, dass der Mensch völlig aggressiv reagiert. Mhm. Und ja, und so, das hat er dann selber mir gesagt, hat er mir selber erzählt, weil hat er gesagt, er war schon mal so fertig, dass sofort hat einer gehupt oder was und dann hat das Auto zur Seite gestellt, ist raus aus dem Auto und hat den gleich an der Gurgel gepackt. Also und was war da noch? Das war dann mal seltsam, da war ich mal wieder in der Gegend, wo er mit seiner Mutter und seiner Halbschwester und seinem Stiefvater lebt, es war in der Kieselstraße, weiß nicht mehr die Nummer, der Kieselstraße, und da habe ich ihn ganz komisch erlebt, irgendwie seltsam, da war er bei mir immer so stark und so wie so ein Herkules, das hat auch der Hund mal gesagt, der Georg Hund, der Puffchef hat mal gesagt, der kommt mir vor wie der Herkules. Und da war er überhaupt nicht mehr wie der Herkules. Da ist er mit Gummistiefel, so abartig habe ich den erlebt, wie ganz abartig und mit der Psyche ganz unten irgendwie. Ich glaube wirklich, dass der durch das Anabolika krank geworden ist. Sind diese Leute heute noch im Geschäft? Ich habe gehört, also ich habe gehört, dass, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Er hätte in der Nähe vom Bodensee, in Friedrichshafen, hätte er ein Fitnessstudio laufen irgendwie und er hätte jetzt da aufgehört mit den Mädchen da, dass die das Geld verdienen müssen für die Jungs. Und er würde jetzt da irgendwie in so einem Fitnessstudio halt, was weiß ich, das betreiben oder so. Der Janko halt. Auf alle Fälle ist es noch nicht lange her. Also es war erst mit dieser letzten Vergiftung. Das war in dem Eiscafé halt da. In dem Eiscafé im St. Mang. Da war die letzte Vergiftung, wo ich jetzt hatte. Und einmal ist mir noch was Blödes passiert. Also da ist die Aral-Tankstelle bei mir hier in der Nähe. Da gehe ich rein und nach der Sauna nehme ich da von der Aral-Tankstelle so ein Vitamin C Getränk, so ein ganz kleines. Dann trinke ich das und jetzt schon. Und dann war das schon wieder mit dem Schwindel und das alles gleich danach. Und dann habe ich mal beobachtet, dass eine Frau reingegangen ist mit dem Korb, die die Getränke ausgetauscht hat. Also, und ich lese auch in der Berliner Morgenpost über die Mafia. Was macht die Mafia in Bayern? Wenn ich das eintippe, dann heißt es, dass in Bayern genau das, was ich sage, da wo die Leute etwas zu essen kriegen, McDonald's und das ganze Zeug, dass die da überall versuchen, das Zeug, was sie da anbauen, an Marihuana oder Koks oder so, an Mann zu kriegen. Und die versuchen da irgendwie in Bayern an Leute ranzukommen. Das ist, glaube ich, bestimmt sehr schwer, weil jetzt doch die Leute aufgeklärt sind und so. Und die wollen halt das Zeug, die Mafia will das Zeug an Mann bringen. Und die wissen nicht, wie sie es anstellen sollen. Mir kommt es langsam vor, also ich verdächtige so Tankstellen, da tun sie, mir tun echt diese Kinder leid, die da manchmal an den Tankstellen schnell was zum Trinken holen. Ich von meiner Sicht glaube, dass die an Tankstellen manchmal die Getränke mit Substanzen irgendwie mischen. Und da habe ich mal eine Frau gesehen, die hat die Getränke vertauscht. Ja, nochmal genau, was genau hat diese Frau getan? Die habe ich erlebt mit einem Korb, die hat Getränke drin gehabt und hat die einfach ausgetauscht. Die hat also drin gehabt. Ja, man muss sich doch die Situation vorstellen. Saßen da Leute am Tisch oder wie war das? Was hat, wo ist die hingegangen? Ich muss das. Regale, wie zum Beispiel in Tschechien sind doch gerade jetzt, werden doch diese Regale abgeräumt mit diesem hochprozentigen Alkohol. Und da sind doch so und so viele Leute blind geworden und sind. Und da hat man so diesen hochprozentigen Alkohol aus den Regalen entnommen, damit niemand mehr blind wird und stirbt in Tschechien. Und hier glaube ich, dass in den Tankstellen, habe ich selber gesehen an der Aral-Tankstelle hier, wo ich wohne, dass eine Frau reingegangen, die hatte Getränke in einem Korb und hat die einfach vertauscht. Und ich glaube, dass diese Leute, die Drogen verkaufen wollen, vielleicht werden diese Getränke mit Depressiver daheim mit einer Spritze, wird da reingespritzt, Depressiver, damit die Leute entweder wird es, also auf alle Fälle habe ich gelesen, Mafia geht in das Gesundheitswesen. Was macht die Mafia, habe ich eingegeben, als im Internet bei der Berliner Morgenpost. Dann kam, Mafia geht in das Gesundheitswesen. Und wie kann man das so vorstellen? Ich werde nie mehr ein Getränk irgendwie von einem Regal rausholen bei der Aral-Tankstelle. Nie mehr. Weil ich habe damals dieses Vitamin C genommen und danach wurde es mir schwindelig und das ging mir ganz schlecht. Ja, wie schlecht? So zum Hinsetzen oder so? Ja, ganz schlecht irgendwie so. Wie wirklich, wie der Russe gesagt hat, es gibt Depressiva. Also das kann ich einfach sagen und das denke ich und jeder hat seine Meinungsfreiheit und Ich denke da so drüber. Ich war im Milieu, in diesem Milieu, circa 8 Jahre. Und ich habe einiges irgendwie gesehen. Und ich habe Mädchen gesehen. Ich sag Ihnen, gerade auch in Friedrichshafen, es war circa so ein Mädchen mit 21 Jahren, ein hübsches Mädchen, die war, wo die da angefangen hat, die war super. Das Mädchen war super Mädchen. Einfach aufrichtig, nett, freundlich. Die wollte einfach irgendwie die Welt sehen. Dann habe ich sie in Heidenheim wieder gesehen. Die war ganz verändert. Das, weil es einfach zu jung war, das Mädchen. Das Mädchen, mit dem konnte ich nicht mehr reden. Das war verändert. Was war denn anders mit der Person? Ja, die war halt, wie soll ich sagen, das ist nicht mehr so gewesen, wie ich sie kennengelernt habe. Sie war einfach nicht mehr so deutlich, nicht mehr so aufnahmefähig. Kann ich es auch nicht so auf die Schnelle sagen, halt so verändert, nicht mehr so wie sie war. Verändert. Wo hat die gearbeitet? Heidenheim. Also das ist natürlich länger her. Also das war ja, was hat die denn getan? Was für ein Beruf? Ja, also die kam mir vor, als ob sie Realschule hatte. Das hat sie mir jetzt nie zu sagen, die einem nie so genau, was die vorher gemacht haben oder so. Die war nicht im Puff? Ja, die hat schon im Puff dann gearbeitet, aber was sie vorher war die bestimmt irgendwie Realschulabschluss bestimmt hatte, die vielleicht hat sie die Lehre vielleicht abgebrochen oder sowas, aber ja, wenn die so einen Zuhälter treffen, da wo sie halt verliebt sind, machen die Mädchen oft vieles. Also die hat schon im Puff gearbeitet dann, ja, die hat halt auch am gebumst mit Kondome halt. Das heißt, die Damen, die da arbeiten, haben fast immer ein Verhältnis mit dem Zuhälter? Ja. Weil alleine machst du das gar nicht so. Weil, ja, die Halbschwester, die Jasmin, die hat ja mal gesagt, also mein Bruder bringt die Mädchen ins Puff. Ja, und dann hat die Halbschwester vom Janko, mit der habe ich mal so geredet und hat gesagt, ja, von meinem Bruder, der Beruf ist Zuhälter, hat sie gesagt, das hat sie wortwörtlich so gesagt. Und der bringt die Mädchen ins Puff. So hat die Halbschwester geredet, die war damals 17, glaube ich. Das war jetzt vor 12 Jahren. Wo die jetzt eigentlich ist. Also der Zuhälter Jankovic. Ja, Janko Zabukovic. Janko ist der Vorname. Zabukovic ist der Nachname. Ja, und der hat eine Halbschwester halt von dem Stiefvater da, die Tochter. Die ist Jasmin. Und ja, dann habe ich mit ihr mal geredet. Und sie hat ihren Halbbruder so gesehen. Er ist vom Beruf Zuhälter. Und das gibt es anscheinend, also das ist anscheinend noch kein verwerflicher Beruf, oder? Also ich meine, Zuhälter gibt es anscheinend, darf man sein anscheinend. Es ist nicht alles legal. Förderung der Prostitution. Ja, also das eigentlich für mich war halt damals, wie bringe ich meinen Sohn da durch das Studium, aber für mich haben wir gedacht, dass das eigentlich alles zulässig ist. Das wundert mich. Waren denn Kunden auch viel von den Behörden, Polizei oder Richter oder Staatsanwälte? Oder was waren das denn für Kunden überhaupt? Aus welchem Milieu kamen die? Also in Augsburg, da war mal wirklich ein Polizist. Also das habe ich erst dann später gemerkt. Also, der hat mir ausgefragt nach Strich und Faden, also alles mögliche, wollte wissen, wo ich da das Zeugnis hier habe und alles und dann habe ich rausgefunden, dass er dann dem Hausmeister gesagt hat, für was arbeitet die hat ja gar nichts angestellt, da ist ja überhaupt nichts da. Wieso arbeitet die eigentlich nicht mehr als Krankenschwester oder so, weil ich halt quasi eine weiße Weste habe und weil ich halt anscheinend sind die Frauen, die da arbeiten, meistens anscheinend kriminell oder so. Und der muss, und mein, der Hausmeister, mit dem war ich gut befreundet, wo ich da in der Müllerstraße war, der hat dann gesagt, warum müssten die eigentlich da? Die hat ja überhaupt nichts angestellt. Die meinen dann, wenn man da arbeitet, muss man irgendwas angestellt haben oder so. Das heißt, viele Leute vermuten, dass diejenigen, die in dem Bereich da irgendwie vorzufinden sind, dass die auch Straftäter sind. Ja, genau. Das hat der Polizist und hat mich dann ausgefragt. Dann habe ich sogar mein Zeugnis nur da gehabt. Und als ob man sagen würde, die kriegen woanders keinen Platz mehr, ja, keinen Arbeitsplatz. So, genau, das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass die so denken. Aber da kann man halt schneller für ein Kind oder manche wollen ja auch eine Wohnung abzahlen oder so. Da kriegst du halt schneller Geld. Oder jetzt gibt es das Geld auch nicht mehr so schnell, aber zu der Zeit, wo es halt D-Mark war, da hast du wirklich im Monat 30.000 Mark machen können, wenn du fleißig warst. 30.000 Mark hast du machen können. Und warum geht das jetzt nicht mehr so leicht? Weil jetzt haben die Leute anscheinend, also das ist dann wirklich so bergab gegangen, also dass das eigentlich schon gar nicht mehr erstrebenswert war, dass man mal sowas gemacht hat, so Erotik-Sachen. Also, nein, also weil einfach das Geld, die Männer haben kein Geld mehr und. Oder haben Internet. Oder ja, solche Sachen, oder dann gibt es die Swingerclubs und so, die nehmen, glaube ich, auch die Kunden weg von den Frauen. Irgendwie so Swingerclubs gibt es ja viele, da gehen die einfach hin und können dann, also wenn die, glaube ich, da war ich noch nie, wenn die irgendwie 80 Euro zahlen oder so, oder die Frau ist kostenlos, haben die Männer mir erzählt, und dann können die da, glaube ich, die Frauen da auch aussuchen oder so. Also es ist halt nicht mehr so viel verdient wie zu der Zeit da. Und da kommst du manchmal nur rein, wenn du einen Zuhälter hast, mit diesem besseren Puff, wo du sehr viel verdienst. Da kommst du nur rein mit dem Zuhälter, wenn du keinen Zuhälter hast, dann kommst du wohin, wo nicht so viel verdienst oder so, wo nicht viele Männer kommen. Weil die haben da immer schon so Abkommen, also die Zuhälter und die Puffschaffste, die haben da so Abkommen irgendwie, wenn du mir immer jeden zweiten Monat eine Frau bringst, dann kriegst du sicher immer einen Platz und da hast du auch dein Geld, dann kriegt der das Geld halt von der Frau und die kriegt vielleicht auch ein bisschen mehr wie woanders oder so. So ist das irgendwie. Ich habe das ja früher auch nicht alles gewusst. Also von sowas gar nichts gewusst, eigentlich. Bis ich halt diesen Janko da im Nachtcafé in Marktoberdorf kennengelernt habe. Und da bin ich eigentlich geboren in Marktoberdorf. Und da war so ein Nachtcafé und dann hat er mich angesprochen und so. Das war ja mein Heimatdorf. Und dann habe ich ein Kind eben gehabt, also das halt studieren wollte. Der war immer intelligent, mein Sohn. Und ich habe immer mit ihm viel gemacht und so. Ja, was hat er denn gesagt, als er sie angesprochen hat? Der hatte keinen Führerschein. Dann hatte er diese Bizeps, diese großen Bizeps. Und dann hat sie mich geküsst. Und hat dann zu mir gesagt, ach, du hast einen schönen Busen und du hast so schöne Nippel und so. Und du bist geil und solche Sachen. Halt. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich bin Zuhälter. Das hat er dann schon gleich gesagt, dass er das ist. Wenn du mich haben willst, dann musst du für mich arbeiten und sowas. Das war schon so, Chemie war da schon da und so. Also wie so eine Romanze oder so. Aber da gibt es ja das auch, da gibt es was im Internet, das heißt Stop Lover Boys, heißt das. Stop Lover Boys, da steht drin, denke nicht, wenn ein ein Mann zu dir sagt, du sollst mit anderen schlafen, dass er dich liebt, sondern der ist nur halt aufs Geld aus. Und wenn du halt verliebt bist, dann siehst du das nicht mehr, oder? Das war für mich dann schon auch hart, das zu machen eigentlich. Und ich habe dann einmal nur zu ihm gesagt, da habe ich mich in Kempten mit dem getroffen, war ja nur Liebe eben da, und habe ich nur gesagt, jetzt kannst du mit mir einmal schlafen, wenn ich nicht mit allen Männern geschlafen habe. Und so war ich noch verliebt und dem war das ganz egal. War das einfach vollkommen egal. Jetzt kannst du mit mir noch schlafen, wo ich noch nicht mit allen Männern dann geschlafen habe. Komm, wir machen das noch einmal. Das hat er aber nicht gemacht. Da hat er dann bloß, da musste ich ihm bloß blasen und sonst gar nichts, weil quasi die Muschi ist dann für andere da und nicht für ihn. So, so. So läuft es. Quasi, der hat dann mit mir dann nicht mehr geschlafen, also seinen Penis nicht mehr, meine Muschi getan. Das war dann quasi so, dieser Eingang ist nur für andere da, um Geld zu verdienen. So ist mir das da vorkommen dann. Und du hast nur mein Schwanz zu blasen und sonst gar nichts. So war das da am Anfang. Ja, und dann, wenn man dann eine Zeit lang Geld verdient hat und gut verdient hat, dann darf man dann einmal mit dem Geschlechtsverkehr machen. Aber darf einmal. Man? Sozusagen. Da ist der quasi der Chef. Ich glaube, einmal hat der, glaube ich, da ist mir das so vorkommen. Ich glaube, der hat mir einmal was reintan. Da ist mir der vorkommen wie ein Riese. Der hat mir da irgendwas mal auch reintan. Da ist mir der einmal vorkommen, da ist quasi einmal noch mit mir geschlafen hat, wo ich so 10.000 Mark verdient habe damals. Dann hat er einmal mit mir geschlafen, weil der Chef gesagt hat, wenn der Schwänzer schon so viel Geld verdient und dir einfach so gibt, dann schläfst du auch mit der, hat er dann gesagt. Dann ist mir der einmal vorkommen, ich glaube, da ist er mit mir noch zum Essen gegangen, in einem China-Restaurant war das. Da hat er mir was reintan, der mir vorkommen ist wie ein Riese. Ich glaube, bei Koks oder sowas ist das irgendwie der Fall, bei irgend so einer Droge. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Der kommt mir vor wie ein Riese. So wie ein. Da hat er mir irgendwas reintan, das war ganz eigenartig. Dass er halt der Häuptling ist quasi, oder dass er halt der Manager ist. Ja, das heißt ja quasi, das neueste Modewort bei denen, so halt heißt, Manager sind das von den Frauen. So, ich fasse jetzt mal zusammen. Einmal ging es darum, mit Pommes frites, da wäre wohl eine Vergiftung gewesen, im Eiscafé, Aral-Tankstelle. Ja. Drei Stellen waren das? Kochlöffel. Und dann in Karlsruhe bei McDonald's, Karlsruhe, da war ich auch mal, also da kann man in diesen Häschen steht da mal drin, wo da Plätze frei sind, so Puffplätze, und dann habe ich in Karlsruhe halt mal einen Platz gekriegt, und dann bin ich dann nach Karlsruhe, in Nürnberg genauso, da sind sie einfach in das Zimmer reingegangen, da haben sie mir irgendwelche Medikamente, waren da bespritzt, und ja, und dann auch ein Po, LSD und was war noch? Einmal auf den Äpfeln, da kam einer mit Äpfel, hat gesagt, er hat wunderbare Äpfel zu essen, und die wurden auch irgendwie mit Giftinjektionen behandelt, die sind ins Fleisch gestochen. So. Ich habe dann einen Apfel gegessen und dann ging es mir ganz schlecht nach dem Apfel, dann habe ich alle wieder weggeschmissen. Und das kann ich gar nicht erzählen, wie oft dass ich eigentlich schon vergiftet worden bin. Gab es denn andere Leute, die das Gleiche erzählt haben? Da habe ich immer mal gefragt und nie haben die sowas. Nur eine schon aus Bad Wölshofen war die, die hieß Babsi, das war eine Deutsche. Die hat mir sowas Ähnliches erzählt. Also die war in Böblingen, da war auch so ein Puff und was war da? Der Puffchef oder die das halt betrieben haben, da haben sie ihr Coca-Cola gegeben mit einem Schuss Whisky oder und dann noch Drogen drin. Auf alle Fälle, die hat dieses Glas, das hat sie mir erzählt, die habe ich getroffen in Friedrichshafen, Babsi hieß, oder die war aus Bad Oeynhofen. Die hat mir erzählt, sie hat ein Glas bekommen mit wahnsinnig viel Drogen, weil sie wusste dann gar nichts mehr. Und sie wurde, nachher hat sie es erst dann wieder gemerkt, dass sie an ein Kreuz gebunden worden ist, also beide Hände angebunden, auch die Füße. Das heißt, da gibt es so ein Kreuz für Sex, für bestimmte Wünsche, da werden die Frauen ans Kreuz gebunden. Und das hat man mit ihr gemacht und da hat man einen Film gemacht und die wusste dann gar nichts mehr. Da war die bewusstlos, wo man das mit ihr gemacht hat. Dann ist das Kreuz, hat man dann 40 Zentimeter auf den Boden fallen lassen, also aufs Gesicht und auf die Füße von ihr. Und dann ist die aufgewacht mit Flecken, also Flecken an den Beinen unten und das Gelenk, ein Gelenk, ein Fußgelenk war ganz, also nicht mehr in Ordnung, sie konnte nicht mehr richtig laufen, dann hatte sie überall blaue Flecken und dann ist ihre Mutter mit ihr zur Kripo gegangen und hat eine Anzeige gemacht. Und daraufhin, sie hatte keine Anstellung, nichts und sie musste wieder mit diesem Bein arbeiten und da habe ich sie erlebt. In Friedrichshafen hat sie mit diesem Gelenk, wo also, die ist halt krumm gelaufen und dick angeschwollen war das Gelenk und man hat sie gesagt, weißt du, ich muss ja wieder arbeiten, ich habe ja nirgends eine Stelle, ich brauche doch Geld, ich muss doch was essen und ich muss einfach so arbeiten, wie ich jetzt bin, auch mit den Flecken, also weiterhin Puffsachen machen hat. Dann wurde die wurde richtig verfolgt, also weil die Mutter zur Kripo gegangen ist. Die habe ich dann gesagt, du, dann komm noch nach Nürnberg. Beim Walter, der war Rechtsanwalt, wollte der fertig machen, aber hat es aber nicht geschafft und hat dann solche Wohnungen in Nürnberg, der heißt Walter und da, das ist immer ganz okay, das ist ein ganz netter Mensch. Und dann habe ich gesagt, komm halt mit nach Nürnberg, da ist eine Wohnung, da kriegst du im Monat so und so viel Geld und da gehst du hin, da bin ich jetzt nicht und da gehst du hin. Und dann haben die da gefunden in Nürnberg und da hat sie plötzlich mir so gar nicht mehr vertraut und hat dann hat noch jemand angerufen, da ist sie dann da wieder weg und hat gesagt, sie geht jetzt nach Hamburg, sie hat sich dann verleugnen lassen und da haben mal Kunden bei mir angerufen und dann haben die gesagt, ja, die muss jetzt wohin gehen, wo sie ohne Pariser die Penisse lecken muss und so. Und da ist die jetzt und die findest du jetzt nimmer. Und die ist dann richtig verfolgt worden. Also, weil wenn du da irgendwas machst mit der Kripo oder sonst was, also da bist du dann verlorenes Schaf. Also. Also, aber ein Mann hat ihnen gesagt, da gibt es 100 Euro für, wenn man jemandem sowas ins Glas tut. Ja, genau. Ah, und noch einer, ja, da war ich dann immer, wo ich in der Müllerstraße 2 war, da war das erlaubt. Also es gibt ja nur bestimmte Orte, wo es erlaubt ist. Und da habe ich ein Apartment genommen, weil ich schon nicht mehr so jung bin halt. Und da bin ich immer ins gleiche Lebensmittelgeschäft gegangen. Das haben die gemerkt, dass ich da immer ins gleiche Lebensmittelgeschäft, vielleicht haben sie mir eben Sender eingebaut in mein Auto, weil ich bin immer mit dem Auto dorthin gefahren und da habe ich am Anfang immer so eine Tasse Kaffee, da war Bäckerei mit Kaffee und da konnte man da sitzen und Kaffee trinken. Und das war auch wieder so ein 23-jähriger Bursche, also, aber kein Ausländer, das war ein Deutscher. Und da habe ich gesagt, also, dann habe ich gleich wieder was ins Café gekriegt, gleich wieder, dass ich nicht mehr denken kann, dass man schummrig wird und da ist man ganz. Und dann habe ich gesagt, Warum hast du mir jetzt da was reingetan? Warum? Warum machst du das? Ich möchte das mit dir mal reden. Du gehst jetzt dann mal hier raus und redest mit mir, hat er gesagt. Und dass du das, warum machst du sowas? Dann hat er gesagt, wortwörtlich, du bist in etwas hineingeraten, quasi in schlechte Gesellschaft bist du geraten, du wirst das immer wieder erleben. Dann war ich irgendwie so schockiert, dass ich dann gegangen bin. Haben wir gedacht, ich werde keinen Kaffee mehr trinken, danke. Und haben Sie gesehen, dass er was da reingetan hat? Das habe ich nicht gesehen, nein. Aber, Weißt du, es ist manchmal schon so, gefühlt. Wenn die immer wissen, dass ich immer in das gleiche Lebensmittelgeschäft gehe, dann, das habe ich ja schon in Bad Grönenbach erlebt, die haben was vorgefertigt. Die haben eine Tasse, wo die Tropfen schon drin sind dann. Weil ich bin ja selber krank, da habe ich ja auch immer Tropfen verteilen müssen. Und, also die haben da dann eine Tasse, wo vielleicht schon die 10 Tropfen drin sind, die steht irgendwie abseits und da sehen sie, dass ich komme, dann tun die den Kaffee rein und auch die Milch und alles und dann tut man das rühren und dann ist das schon verteilt. Und was hat der andere Mann wörtlich gesagt, der das auch zugegeben hat, der Türke? Der Türke, der hat eben gesagt, da ist eine Frau, mit der du mal im Milieu zusammen warst und die hat den Auftrag, die hat dich irgendwie, da war auch mal wieder was in Augsburg, dass einer, da hat sich einer selber umgebracht. Also wie war das? Also der hat gesagt, das war eine Frau, die mal mit dir zusammengearbeitet hat und die hat den Auftrag gegeben und die muss auch Geld bezahlen und die hat den Auftrag gegeben und wir machen das dann für 100 Euro oder so. Dass da jemand also ja, das war so, so Tropfen bekommt? Genau, so K.O.-Tropfen, dass man manchmal nicht mehr weiß, dass er irgendwie einen Unfall baut. Dass er einen Unfall baut und dann ist er tot. Also wer sich selber nicht zum Griff hat und nicht das merkt, der kann sowas passieren. Da kann sowas passieren. Also du kriegst die Tropfen rein, du fährst Auto, du musst vielleicht die A7 fahren. Du fährst und du bist ein Mensch, der das nicht gleich merkt. Du fährst an einem Baum hin und bist tot. Also die K.O.-Tropfen haben nichts anderes bewirkt, außer dass man sich selbst nicht mehr richtig kontrollieren kann. Ja, genau. Du kannst nicht mehr denken. Du kannst irgendwie nicht mehr richtig denken. Das ist diese Substanz. Der Türke hat zugegeben, dass er für 100 Euro im Auftrag dieser Frau, im Auftrag dieser Frau ihnen da die Tropfen ins Getränk getan hat. Richtig, der hat das zugegeben. Da wird man bezahlt. Da kriegst du dafür Geld. Ich war ein junger, 23 Jahre, ich habe den ein bisschen so besudelt, und dachte, kriege ich schon nichts von dem was wissen. Haben Sie denn gesehen, wie er es gemacht hat oder auch nur gespürt? Da habe ich immer aufgepasst. Ich war nämlich, das war um 23 Uhr, da wo Leute sind da in die Esso-Tankstelle gekommen, der hat da so viel, da sind Leute gekommen bis 2 Uhr nachts und ich bin da nur zugestanden, weil ich einfach andere Leute wieder sehen wollte, als nur das Apartment da. Und gesehen habe ich das nie. Gesehen habe ich das nie, aber das ist alles vorbereitet. Und in Bad Grönenbach, das ist hier in der Nähe, das sind circa so 20 Kilometer von Kempten entfernt. Und da war ein Arena, hat es geheißen, das ist jetzt wieder geschlossen. Da gab es das auch mit den K.O.-Tropfen. Also das war ein Tanzlokal für ganz Junge, eins so für das mittlere Alter und eins für 50, 60-Jährige, so ein Tanzlokal. Alles auf einem, in einem Gebäude, in einem großen Gebäude. Und wie war das da? Da habe ich furchtbar aufgepasst. Da weiß ich, wie sie das gemacht haben. Also da konnte man fast kein Getränk nehmen, wo keine K.O.-Tropfen drin sind. Also da war meistens, da war nur immer K.O.-Tropfen drin. Also das Ja, das war so. Ich habe das so gesehen, dass, weil das haben sie nämlich geschlossen, weil ich denke, weil das öfters passiert ist. Das ging nämlich sehr gut, dieses Arena. Das ging sehr gut und die Leute sind da gern hingegangen. Aber bis sie da das rausgefunden haben, dass die immer mit K.O.-Tropfen, plötzlich war das zu. Auf einmal war das zu. Und hundertprozentig kam das von dem. Weil da haben die Leute angestellt, du hast Mineralwasser bestellt und dann haben die in den Zitronen die Tropfen schon drin gehabt. Weil ich war früher im Schwabinger Krankenhaus Krankenschwester und ich musste auch immer Tropfen machen, aber normale Tropfen, keine solchen kriminellen Tropfen. Gell? Also ich glaube, die haben in den Zitronen, da haben sie einen großen Behälter gehabt mit Zitronen. Und da haben sie schon die Tropfen auf die Zitronen getan, dann haben sie die Zitrone reingetan und da waren die K.O.-Tropfen drin und dann hast du fast nicht mehr heimfahren können. Da bist du dann schon, da ist mir das, einmal musste ich zur Seite fahren, weil ich diese Tropfen bekommen habe und musste ich mich hinlegen, damit ich dann wieder weiterfahren konnte. Und das wusste ich genau. Das war's wieder. Waren das denn alkoholische Getränke? Also ich trinke keinen Alkohol, ich mag keinen Alkohol, ich bin ein Mensch. Ich will, dass ich länger noch gut ausschaue und ich muss auf mein Ausschauen halt achten. Und ich rauche nicht und du merke ich das auch so schnell. Ich trinke halt nur Mineralwasser, ich trinke nie Alkohol, weil ich muss Auto fahren, ich habe meinen Führerschein immer, den habe ich nie weggehabt oder so. Ich habe meinen Führerschein immer, also den habe ich noch nie in meinem Leben weg gehabt. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ich bin halt auf dem Bauernhof aufgewachsen. Also nicht in der Stadt. Was machen Sie denn heutzutage zum Geld verdienen? Jetzt bin ich 56, jetzt bin ich arbeitslos seit 2 Jahren und ich muss halt Insulin spritzen und ich bin Diabetikerin und dann habe ich nur ich habe da nur eine Sache, das geht nicht aus dem Blut raus, Silizium, das ist Silizium, was man einnimmt für Haut, Nägel und Haare, das hat sich bei mir nicht abgebaut und da habe ich jetzt immer wieder einen Aderlass gekriegt und da hat man das immer wieder im Blut untersucht in Bremen. Und jetzt immer wieder, wenn man den Aderlass macht, jetzt geht das Lithium langsam raus, weil das hat sich mit dem Insulin verbunden im Blut und das ist im Serum. Und da habe ich mal 950 drin gehabt, wenn man es einfach mal in Zahlen nennt. Und jetzt ist noch 250 dürfen das drin sein. Und jetzt sind noch 350 drin und dann macht man noch einen Aderlass und dann ist es draußen. Es gibt manchmal Sachen, du nimmst es als Ernährungsergänzungsmittel ein und irgendwie verbindet sich das mit Insulin oder was und dann geht das nicht aus dem Serum. Dann kannst du es nur durch Aderlass rausbringen. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ich ja. eineblume@life.de. Also eineblume@life.de. Eine Blume, ein Wort? Ja, zusammengeschrieben, eine Blume. Als ob es ein Wort ist? Genau. At life. Warum haben Sie damals diese Webseite gefunden, die Webseite endzeiter.de? Wie habe ich die gefunden? Das möchte ich gerade heute auch nochmal wissen, wie ich die gefunden habe. Das kann ich glaube ich jetzt nicht mehr sagen. Das kann ich nicht mehr sagen, das weiß ich nicht mehr. Durch Zufall, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr. Na gut, das reicht erstmal für heute. Es ist jetzt 23.49 Uhr. Ja, genau. Jetzt habe ich schon viel erzählt und wahrscheinlich steht mir noch viel mehr, aber jetzt kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren. Weil wenn ich an das alles denke, was die da alles machen, da brauchst du einen guten Magen oder dass du da nicht so ausflippst halt. Und ich bin froh, dass mein Sohn entdeckt hat im Internet, dass ich da immer mich entgiften kann und so. Mhm. Bin ich ihm heute noch dankbar, dass er mir das gefunden hat, weil da könnte ich wahrscheinlich nicht mehr mit ihm reden, weil ich das Mittel nicht gehabt hätte. Ja gut, das reicht für heute erstmal. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Ja, bitte. Tschüss.